Ja, einen wunderschönen guten Abend allerseits inzwischen. Ja, ich werde euch heute das Buch Kill Bill Burr tatsächlich vorstellen. Wurde darum gebeten und danke an dieser Stelle schon mal für die Option, das überhaupt machen zu können und zu dürfen. Warum ist das Buch heute Abend wichtig für uns? Warum stehe ich hier auf der Bühne? Wir haben in Südafrika eine Situation, die für uns bald real werden wird und für die Südafrikaner, die weißen Südafrikaner, inzwischen real geworden ist. Die Südafrikaner haben mehrere Wege gefunden, mit dieser Situation umzugehen, und wir sollten uns diese Wege ansehen und überlegen, was können wir aus ihren bisherigen Versuchen lernen, welche Fehler können wir vermeiden und wie können wir überleben. Das Dorf Orania wurde heute Abend schon in zwei Ansprachen erwähnt. Es ist ein Kristallisationspunkt. Viele Leute gucken voller Hoffnung nach Südafrika und sagen, es gibt dort eine Siedlung. Inmitten eines inzwischen schwarz gewordenen Landes gibt es eine Siedlung von nahezu 2000 weißen Menschen, die es schaffen, unter sich zu bleiben, die eine eigene wirtschaftliche Struktur aufgebaut haben, die es zu einem gewissen Wohlstand geschafft haben. Was können wir von diesen Menschen lernen? Das Buch habe ich damals tatsächlich aus einer Laune heraus angefangen. Vor ungefähr 3 Jahren bin ich mal auf das Dorf Orania im Internet gestoßen. Hab mich nicht sonderlich dafür interessiert, bis der Gedanke, mit meiner Familie auszuwandern, um unser Genmaterial und mit möglichst vielen anderen Deutschen zusammen aus Deutschland auszuwandern, immer realer wurde und mir dieses Dorf wieder eingefallen ist. Kurz entschlossen habe ich mich dann mit einigen Internetartikeln auseinandergesetzt und dann Kontakt nach Orania aufgenommen, und man glaubt es kaum, die Leute da unten sind froh, wenn man mit ihnen spricht. Die Afrikaner werden in ihrem Versuch, sich von den Schwarzen zu separieren, in den Medien immer wieder angegriffen und zerrissen. Und deshalb ist es wichtig für sie, dass sie hin und wieder mal Kontakt nach außen bekommen. Sie wollten, da war ein ganz normaler Alltagsfragen. Sie wollten einfach mal wissen, wie sieht ein Europäer die europäische Zukunft? Wie läuft es bei euch? Andere Leute wollten schlichtweg wissen, ich habe diesen und jenen Nachnamen. Habe ich vielleicht deutsche Vorfahren? Das wussten sie schon mal gar nicht mehr. Über die 500 Jahre, die ihre Familien inzwischen dort unten wohnen. Wenige Tage später nach meiner Kontaktaufnahme kriegte ich allerdings eine E-Mail von einem Herrn, Sebastian Biel, der tatsächlich auch Deutscher ist und vor 27 Jahren nach Südafrika ausgewandert ist und seit über 10 Jahren in Orania gelebt hat. Er ist kürzlich zurück nach Deutschland gekehrt. Er war aktives Mitglied des Stadtrates als auch der offizielle Historiker der Stadt Orania. Über ihn bin ich also an sehr viele Informationen gekommen, die viele andere Leute eben nicht bekommen haben. Wo viel Gerüchte und Hörensagen ist, habe ich sehr viele zuverlässige Informationen bekommen. Und über ihn bin ich an weitere Quellen herangetreten, wie beispielsweise auch den noch lebenden Sohn des Vaters der Apartheid, Hendrik Verwoerd Junior. Gut, soviel erstmal zur Einführung, wie dieses ganze Buch entstanden ist. Das Buch ist im Endeffekt aufgeteilt in 3 Teile. Die Besiedlung Südafrikas durch Weiße bis zum Ende der Segregation, Apartheid, wie sie genannt wird. Der Überlebenskampf der Weißen seit Ende der Apartheid bis heute. Und der dritte wichtige Teil dieses Buches ist, was können wir lernen, was können wir von diesen Situationen 1:1 übertragen und wo müssen wir anpassen. Genau in dieser Reihenfolge möchte ich mit euch durch dieses Buch gehen. Wichtig ist, auch wenn der historische Teil vielleicht langweilig erscheint, ist es wichtig zu verstehen, die Geschichte der Weißen in Südafrika fängt 1488 an. Viele der Leute, die heute in Orania leben, haben Vorfahren, die schon länger, weiße Vorfahren, die schon länger in Südafrika ansässig sind als die meisten Amerikaner. Dieses Land ist ein im Ursprung weißes Land. Darum müssen wir uns durch den historischen Teil durchquälen für einige. Für andere wird es interessant, aber ich versuche mich kurz zu halten. Der moderne Mensch ist ungefähr vor 165.000 Jahren in Südafrika angekommen. Das sind übrigens 120.000 Jahre weniger, als der moderne Mensch in Europa hatte. In diesen 165.000 Jahren ist in Südafrika allerdings nichts anderes passiert, als dem nächsten Stück Fleisch hinterher zu rennen, aus dem nächsten Wasserloch zu trinken und keine Stadt zu errichten. Der geschriebene Teil der Geschichte Südafrikas beginnt 1488, als die Portugiesen am Kap der Guten Hoffnung ankommen. Das Kap der Guten Hoffnung hat übrigens seinen Namen daher, dass der portugiesische König gesagt hat, jetzt habe ich endlich Chance, Handel mit Indien zu treiben, ohne zwischendurch den Türken noch Zoll zahlen zu müssen. Darum heißt es bis heute Kap der Guten Hoffnung. Die erste Siedlung, permanente Siedlung, entstand dann 1652 durch den Niederländer Jan van Riebeck. Dieser war im Auftrag der niederländischen Ostindien-Kompanie, also VOC in Zukunft abgekürzt, unterwegs und sollte dort ein Lager errichten, auf dem die Schiffe, die von den Niederlanden nach Indien und zurück verkehrten, verproviantet werden konnten, damit kranke Seemänner an Land kommen konnten und so weiter und so fort. Diese Siedlung ist übrigens Kapstadt. Das besteht bis heute. Ist euch allen bestimmt ein Begriff. Diese Siedlung oder dieses Fort, das errichtet wurde, erweiterte sich sehr schnell um Farmen drumherum. Viele von den dort arbeitenden VOC-Mitarbeitern entschieden sich, dass sie sich ihr Nebenbrot ganz gut verdienen können, wenn sie selber eine Farm errichten und die Lebensmittel vor Ort herstellen und dann direkt weiter an die VOC verkaufen können. Das heißt, damit beginnt das erste Mal die Agrarkultur. Das Neolithikum des Südafrikas beginnt an dieser Stelle, nicht das, was die Schwarzen vorher gemacht haben. Das ist wichtig zu wissen und im Hinterkopf zu haben, wenn wir uns nachher die Argumente der Schwarzen anhören, warum die Weißen heute dort vertrieben werden sollten und warum sie aktiv vertrieben werden. Nun, aus den ersten 9 Farmern der Ostindien Company, die sich da ansässig gemacht haben und ihren Job bei der Ostindien Company aufgegeben haben, wurden über die Jahre sehr viele mehr. Es gab Zuzug aus Norddeutschland, aus den Niederlanden und weitere Protestanten aus Frankreich kamen dazu. Das war zwar eine marginale Gruppe, aber es waren alles 3 weiße Gruppen, es waren protestantische Gruppen, die fern abgeschieden von Europa lebten. Also hat sich aus diesem Völkermix sehr schnell ein neues Volk entwickeln können, das wir heute als Afrikaner oder eben als Buren kennen. Das wird in der Zukunft vielleicht für uns auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir nicht vergessen, dass sowas vorher schon mal geschehen ist. Mehrere weiße Völker kamen zusammen, waren abgeschieden, haben zusammengearbeitet und wurden ein neues Volk. Nun, an dieser Stelle möchte ich einen Sprung machen, um euch nicht zu sehr zu langweilen mit dem ganzen historischen Zeug. Die Kapkolonie bzw. die Siedlung, die entstand, wurde immer größer, es gab mehr Zulauf. Die Briten kamen natürlich wie je und je zu dieser Zeit und wollten sich gerne fremden Reichtum einverleiben. Daraufhin kam es zu Besetzung der Kapkolonie durch die Briten. Es kam immer wieder zu Kriegen. Die Niederländer oder Afrikaner haben gesagt, wir ziehen jetzt hier weg, wir wollen uns nicht von den Briten vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben. Das ist ein wichtiger Aspekt in der afrikanischen Kultur, dieses selbstbestimmte Freiheitsliebende. Und daraufhin wuchsen die Kolonien, die darauf entstanden, durch die Auswanderung der Buren, immer weiter Richtung Osten. Viele dieser Kolonien brauchen wir gar nicht kennen, sind völlig egal. Wichtig sind vor allem der Oranje-Freistaat und das Transvaal. Denn diese beiden Staaten haben es geschafft, in 2 Kriegen gegen die Briten, gegen weitere britische Besetzung, standzuhalten und ihre Freiheit zu verteidigen. Im ersten Burenkrieg gegen die Engländer, haben die Buren tatsächlich sogar gesiegt. Sie haben das Weltempire, das britische Empire besiegt. Im zweiten Freiheitskrieg der Buren wurden die Buren besiegt, allerdings mit Mitteln, die nicht anders zu bezeichnen sind als durch Kriegsverbrechen. Es wurden Hunderttausende unschuldige Buren, Frauen, Kinder, Greise, in Konzentrationslager eingesperrt, die auch das erste Mal in der Geschichte so bezeichnet wurden. Konzentrationslager, das Wort kommt tatsächlich daher. Weiterhin wurden Böden, auf denen burische Farmer gesiedelt haben, mit Salz kaputt gemacht, sodass nie wieder darauf überhaupt Landwirtschaft betrieben werden konnte. Mit anderen Worten, ihnen wurde schlichtweg die Lebensgrundlage entzogen. Die Buren sollten kapitulieren und wollten es trotzdem nicht und haben sich trotzdem geweigert. So dass die Briten irgendwann eingesehen haben, diesen Krieg können wir so nicht weiterführen. Wir müssen jetzt irgendwie uns zusammensetzen und auf einen Nenner kommen. Und daraufhin haben die Briten ein Friedensangebot gemacht, was wahrscheinlich einmalig in der Geschichte ist. Denn die Briten als eigentliche Sieger dieses Krieges haben den Buren Reparationszahlungen angeboten. Sie haben gesagt, wir zahlen euch dieses und jenes Geld. Sie haben gesagt, eure Sprache wird gleichberechtigte Landessprache mit der englischen zusammen. Und viele weitere Zugeständnisse mehr gab es an diesem Punkt. Denn niemand konnte bestreiten, dass die Buren dort heimisch waren, dass sie ihr Recht hatten und dass sie ihre Freiheit auch verteidigen wollten und dazu in der Lage waren. Gut, der Friedensschluss führte dann zur Gründung der Südafrikanischen Republik oder Vereinigten Südafrikanischen Republik, die dann halt aus dem ehemaligen Transvaal-Freistaat, Oranje-Freistaat und halt den englischen Gebieten führte. Die haben sich dann im Ersten und Zweiten Weltkrieg versucht zusammenzureißen, das ging aber nicht. Die Buren haben nicht vergessen, was die Engländer ihnen angetan haben. Das heißt, in diesem Staat lebten ja jetzt Schwarze, Engländer und Briten und Buren zusammen und versuchten irgendwie zusammenzuleben. Und dann kamen diese beiden großen Kriege in der Geschichte dazwischen. Die Buren wollten unter keinen Umständen ihr Leben für die Engländer lassen. Weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg. Daraufhin kam es zu massiven Sabotageakten. Die Buren haben gesagt, wir leben zwar mit den Engländern zusammen, aber wir werden nicht gegen die Deutschen kämpfen, die uns im Ersten Burenkrieg zumindest moralisch unterstützt haben. Und diese ganzen Taten, die es damals gab, die Sabotageakte, es gab eine Gruppe, die nennt sich auf Deutsch ungefähr Ochsenwagenwache, die hatte 150.000 Mitglieder von 1,5 Millionen Buren. Die haben wirklich Sabotageakte betrieben und diese Gruppe wurde von dem Premierminister Südafrikas seinerzeit verboten. Die Repressionen, die auf alle Buren dann wieder einprasselten, nachdem vorher schon Salzböden vergiftet wurden oder Böden versalzt wurden, nachdem unschuldige Leute eingesperrt wurden, steigerten sich in diesem Ausmaß, dass die Buren sich erstmalig wieder zusammenschlossen zu einer politischen Partei, der National Party, die leider zu spät, aber die erste landesweite Wahl nach dem Zweiten Weltkrieg eindeutig für sich entscheiden konnte. Die National Party war die Partei, die das System der Apartheid, das ist leider als System der Apartheid in die Geschichte eingegangen, der offizielle Titel dieser Politik war die Politik der getrennten Entwicklung, die diese Politik durchgesetzt und entwickelt hat. Die National Party war von 1948 bis 1994 tatsächlich durchgängig in Südafrika an der Macht, mal mit über 51% oder mit mehr als 50% und mal mit der Hilfe von anderen kleineren Parteien. Das Konzept der Entwicklung oder das Konzept der getrennten Entwicklung basierte nicht, wie uns heute gerne eingeredet wird, darauf, die Schwarzen schlichtweg auszubeuten und sie zu unterdrücken. Nein, es war wirklich ein Konzept, das darauf ausgelegt war, eine Entwicklung in getrennten Lagern separat voneinander durchzuführen. Deshalb gab es unterschiedliche Siedlungsgebiete, mal für Weiße, mal für Schwarze und so weiter und so fort. Allerdings wurde durch diese Politik eben auch der Wohlstand der Schwarzen erheblich erhöht. Von den Weißen wurde eine Universität eingeführt, weil man sagte, naja gut, die sollen ja auch nicht komplett ungebildet bleiben. Also gab man ihnen eine eigene Universität, auf die nur Schwarze gehen konnten. Die einzige Universität auf dem ganzen afrikanischen Kontinent für schwarze Menschen. Das ging sogar so weit, dass es illegale Immigration von Schwarzen aus den Nachbarstaaten, in denen sie sich teilweise selber regieren durften, nach Südafrika hineingab in dieses Land, das ach so furchtbar schlimm zu Zeiten der Apartheid war. Wie das in der Geschichte allerdings leider so häufig ist, gibt man jemanden den kleinen Finger, reißt er einem gerne mal den Arm raus. Die Leute, die auf diese Universität gingen, auf die Universität für Schwarze, waren die gleichen Leute, die später den African National Congress gegründet haben und zum Sturz der Apartheid beigetragen haben. Diese Leute wurden also im Endeffekt von weißen Leuten ausgebildet, um sich selber zu stürzen. Nun, dieser African National Congress ist nichts anderes als eine schwarz-nationalistisch-rassistische Vereinigung, die bis heute existiert, die seinerzeit damit angefangen hat, politischen Druck aufzubauen, um die Lebenssituation von Schwarzen noch besser zu machen. Erst durch Streiks und zivilen Ungehorsam und dann immer mehr hin zu gewalttätigen Übergriffen. Dieser African National Congress hat auch einen paramilitärischen Arm gehabt, übersetzt ungefähr Speer der Nation. Nelson Mandela war zeitweise Vorsitzender dieses paramilitärischen Verbandes. Und die führten dann Sprengstoffattentate aus, Erschießungen und so weiter und so fort, also viele wirklich scheußliche Sachen, und terrorisierten die Ureinwohner oder die bodenständigen Einwohner, weißen Einwohner von Südafrika, dermaßen, dass sich die Weißen irgendwann gedacht haben, wir müssen an irgendeinem Punkt nachgeben. Wenn wir jetzt nicht nachgeben, bomben sie uns hier komplett raus. An diesem Punkt waren wir 1994 angekommen. 1994 ist das System der getrennten Entwicklung endgültig gescheitert durch seinen Totengräber Frederick de Klerk, der die Apartheid komplett aufgehoben hat. Jetzt sollte man meinen, dass die Schwarzen sich an diesem Punkt zufrieden gegeben haben mit dem, was sie bekommen haben, haben sie nicht. Es gab weiter Aufstände, es gab weiter ziviles Abschlachten und anders kann man es nicht nennen. In den 2 Jahren nach dem Ende der Apartheid sind mehr zivile Opfer in Südafrika zu beklagen gewesen, als in den 20 Jahren davor. Seitdem die Schwarzen dort unten an der Macht sind, herrscht Mord und Totschlag, nicht mehr und nicht weniger. Weiße und Schwarze können dort unten nicht mehr zusammenleben. Das war also der erste Teil des Buches. Warum sind die Weißen für uns dort unten wichtig? Warum müssen wir akzeptieren, dass dieses Land ursprünglich ein Weißes ist? Was machen die Buren also heute in der Zeit, wo sie überleben wollen und möchten, in der Zeit, wo sie unterdrückt werden? Letztendlich gibt es 3 große Gruppen innerhalb der Buren, die versuchen immer noch ihr Recht durchzusetzen. Alle drei kommen zurück auf die Idee des Volksstaates. Sie haben gelernt, dass sie mit Schwarzen nicht zusammenleben können. Sie haben gelernt, dass sie nur als Weiße in einer homogenen Nation wirklich in Frieden und Glück zusammenleben können. Ansonsten werden sie abgeschlachtet, wie es gerade mit den Plasmorden ist. Das ist ein Phänomen, das es selbst in die westlichen Medien hineingeschafft hat, dass Farmer auf südafrikanischen Farmen, weiße Farmer, schlichtweg abgeschlachtet werden. Da kann man nicht mehr von Töten sprechen. Es geht so weit, dass ein 16-jähriger Junge beispielsweise in eine Badewanne hineingezwängt wurde, in der kochendes Wasser war und immer wieder reingetreten wurde, bis er lebendig verkocht wurde. Es geht so weit, dass Rentnerinnen abgebrochene Glasflaschen in ihre Vaginas gesteckt werden. Das ist kein Mord, das ist Abschlachten, das ist bestialisch. Und das haben die Buren inzwischen gelernt, zumindest in großen Teilen. Sie wollen wieder einen Landesteil für sich, in dem sie alleine sind. Eine Konsequenz, die wir wahrscheinlich auch ziehen müssen. Nun, die drei Gruppen oder die drei großen Gruppen, die es derzeit dort unten gibt, die sich für diesen Volksstaat einsetzen, sind einmal die Freiheitsfront Plus, das ist eine politische Partei, ähnlich wie die AfD hier. Sie vertritt die Interessen der Buren im Parlament auf eine hervorragende Art und Weise, allerdings ist das zum Scheitern verurteilt. Wenn nur eine Million von über 40 Millionen Einwohnern Südafrikas noch weiß sind, dann können selbst diese eine Million geschlossen die Freiheitsfront Plus wählen. Das bringt aber keinen Menschen weiter, wenn sie unterrepräsentiert sind. Dann gibt es das AfriForum, das ließe sich hierzulande vergleichen in etwa mit der Bewegung oder mit der Organisation 1% für unser Land. Das ist eine Bürgerrechtsorganisation, hat tatsächlich 260.000 Mitglieder, kümmert sich um Zivilklagen, kümmert sich darum, dass Korruptionsvorwürfe aufgeklärt werden und bekannt werden, kümmert sich darum, dass die afrikanische Sprache nicht ausstirbt, auch das ist derzeit ein Fakt. Man will in einer einzigen Universität in Südafrika, wird Afrikaans derzeit überhaupt noch, also die Sprache der Buren, überhaupt noch unterrichtet. Und das wollte man verhindern. Durch gewalttätige Aufstände von Schwarzen wollte man dafür sorgen, dass das nicht mehr unterrichtet wird. Das AfriForum setzt sich sehr stark und auch erfolgreich dafür ein, dass sowas gemacht wird. Aber allerdings kann man das als nichts anderes als Rückzugsgefechte bezeichnen. Diese Bürgerrechtsbewegung ist nicht im Angriff, sondern im Rückzug. Sie versucht zu verteidigen und zu erhalten, was noch geblieben ist und nicht mehr nach vorne zu gehen. Da haben wir gerade ein gutes Beispiel gehört. Die Zukunft der Weißen kann es nicht sein, sich zusammenzusetzen und zu sagen, das haben wir und das ist das, was wir noch haben und mehr möchten wir auch gar nicht. Wir müssen nach vorne gehen. Uns gehört die Zukunft. Entweder gehört uns die Zukunft oder uns gehört gar nichts. Und da ist das AfriForum vielleicht auch ein guter Schritt, aber nicht der letzte Schritt. Zuletzt gibt es noch eine Siedlungsbewegung in Südafrika. Letztendlich ist es immer das Wort Orania, was fällt. Es gibt ganz viele kleine weiße Siedlungen in Südafrika. Manche vergehen, manche bleiben. Zwei relativ große gibt es und der größte Teil des Buches dreht sich dann halt auch um Orania, die erfolgreichste und langfristigste Siedlung, die es dort gibt. Darum kurz ein paar Daten zu Orania, die für euch vielleicht interessant sind, um sich einfach mal vor Augen führen zu können, was da unten überhaupt passiert ist. Orania ist entstanden im Jahre 1963, nicht besiedelt von weißen Menschen, sondern als Arbeitersiedlung für ein Kanalprojekt. Das heißt, die Stadt entstand nicht aus dem Nichts, es gab vorher schon Gebäude. In den 1990er Jahren, wie Johannes gerade schon richtig erwähnt hat, kam es dazu, dass dann Professor Karel Boshoff mit einigen Freunden, er war Teil des Establishments, mit einigen Freunden zusammen diese inzwischen verlassene Arbeitersiedlung aufkaufte und wieder besiedelte. Anfangs waren es wirklich wenige zig Menschen, die dort lebten, heute sind es knappe 2000 Menschen, die dort leben. Und einfach mal ein paar Zahlen vielleicht, nein, vorweg. Das Ziel von Professor Karel Boshoff war es tatsächlich, in 15 Jahren 60.000 Afrikaner, Buren dort anzusiedeln. Denn die Region, in der Orania liegt, hat exakt 100.000 Einwohner. Mit 60.000 Afrikanern bei 160.000 Einwohnern käme man der absoluten Mehrheit schon erheblich näher und hätte zumindest politische Macht gewonnen. Dieses Ziel wurde natürlich leider nicht erreicht, wie wir heute wissen, aber es war ein hehres Ziel, was es zu loben gilt. Die Siedler von Orania kauften Wasserrechte und fingen an, die Wüste, in der sie wohnen, und es ist nun mal Wüstenregion, aufzuwirtschaften. Heutzutage besitzt Orania die größte Pekanusplantage in ganz Südafrika, ist selbstversorgend. Währenddessen Südafrika Lebensmittel importieren muss, kann Orania Lebensmittel exportieren, weil sich Weiße zusammengetan haben, weil sie kräftig arbeiten, weil sie selber arbeiten. Was in Südafrika halt nicht selbstverständlich ist, dort herrscht wirklich eine Mentalität vor, wo Weiße sagen, das ist niedrige Arbeit, das müssen Schwarze für uns erledigen. Und genau das machen die Leute in Orania nicht. Dieses große Thema Selbstwirksamkeit, Also selber arbeiten zu können, das ist ein Arbeitsethos, der in Urania jeden Tag aufs Neue gelebt wird. Wo selbst der Vorsitzende der Urania-Bewegung halt seinen Garten selber schneidet, was bei uns selbstverständlich ist, ist es dort unten eben nicht. Ich finde es ganz interessant zu erwähnen, dass Urania, als es am Anfang aufgekauft war, 400 Hektar groß war und einen Marktwert von 1,6 Millionen südafrikanischen Rand hatte. Heute ist Urania 8000 Hektar, also 20 Mal so groß, und hat einen Marktwert von 500 Millionen Rand. Das heißt, das, was weiße Menschen dort unten mit ihrer eigenen Arbeit und mit ihren Überzeugungen geschaffen haben, ist nicht nur schön, sondern auch Geld wert und auch Leben. Denn das ist ein wichtiger Punkt in dem, was Urania selber macht. Sie nehmen arme Leute dort auf. Du brauchst nicht reich sein, um dir dort ein Haus zu kaufen, sondern du kommst dorthin, zeigst, dass du Teil der Gemeinschaft sein kannst und möchtest, dass du dich aktiv mit einbringen möchtest, und dir wird zumindest eine Chance darauf gelassen. Es werden tatsächlich sogar Obdachlose nach Urania hineingelassen, und wenn sie sich gut benehmen, kriegen sie Arbeit zugeteilt, damit sie sich selber erstmal ein Haus mieten und später kaufen können. Nun, ich könnte euch jetzt torpedieren und bombardieren mit ganz vielen Zahlen, die euch wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Wichtig ist nur zu wissen, Urania wächst. Urania ist weltweit vernetzt. Es gibt inzwischen 5000 Mitglieder der Urania-Bewegung, die sowas wie das Außenministerium von Urania selber ist. Ich selber bin auch sehr schnell Mitglied geworden. Die Jahresmitgliedschaft kostet gerade mal 38 Euro. Das ist dort unten aber relativ viel Geld. Das kulturelle Leben unterscheidet sich nicht nur dadurch, dass es in Urania, wie wir eben bei Jonas schon gehört haben, keine Verbrechen gibt, dass die Leute auf der Straße spielen können, dass sie keine Angst haben müssen, sondern auch dadurch, dass sie ihre eigene Kultur leben. Es gibt Feiertage in Urania, an denen kein Tag arbeitet, in denen ganz Südafrika aber arbeitet. Das sind Tage wie der Majuba-Tag. Die Schlacht von Majuba war ganz entscheidend für die Geschichte der Buren. Andere Tage, die gefeiert werden, sind beispielsweise der Stiftungstag, das ist der Tag, an dem Jan van Riebeck damals in Südafrika angelandet ist, der Taldach, also der Sprachentag, an dem an die eigene Sprache erinnert wird. Da gibt es in der ganzen Woche vorher gibt es Veranstaltungen, wo auf das Afrikaans hingewiesen wird, Theateraufführungen und ähnliches. Das heißt, es gibt ein kulturelles Leben, es gibt ein wirtschaftliches Leben. Diese Stadt ist real. Neben Urania gibt es noch eine kleinere Siedlung, die es auch relativ oder zu relativer Bekanntheit geschafft hat. Das ist Kleinfontein. Hat seines Zeichens 650 Einwohner, ist zwischen Johannesburg und Pretoria gelegen. Das heißt, innerhalb des größten Ansiedlungsgebietes von Afrikanern in Südafrika, aber ummantelt von einer schwarzen Mehrheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kleinfontein jemals zu einem Freistaat werden sollte, zu einem Volksstaat, ist eigentlich relativ gering. Darum berufen sich eben so viele Leute auf Urania, und deshalb ist das so bekannt. Wie können wir nun also die Situation in Südafrika, und damit kommen wir zum dritten Teil, auf das deutsche oder auf die deutsche Situation übertragen? Nun, wir leben nicht zwischen ganz vielen Schwarzen und wir sind immer noch die absolute Mehrheit in unserem Land. Aber wie lange sind wir das noch? Das ist die entscheidende Frage. Wir haben einfach ein wenig mehr Zeit als die Afrikaner es hatten 1994. Wir müssen uns jetzt schon überlegen, was machen wir konkret, wenn die Fremden hier an der Macht sind, wenn sie durch den demografischen Wandel, wenn sie durch ihre Masseneinwanderung mehr politische Macht erlangt haben, als wir es jemals zu träumen erwagt haben oder als wir es aktuell haben. Auch da können wir nach Afrika, nach Südafrika gucken und uns überlegen, die drei Wege, die es dort unten gab, parlamentarischer Kampf, Bürgerrechtskampf oder halt Auswanderungssiedlungsprojekte, sind auch für uns denkbar. Es kommt nur darauf an, wie wir sie umsetzen. Parlamentarisch versuchen wir es. Es gibt die AfD und so viele Rechtsparteien, wie ich sie gar nicht alle aufzählen könnte. Alle versuchen es auf ihre Art und Weise, und das ist lobenswert und das sollte auch weitergemacht werden. Wenn wir den Kampf an dieser Front aufgeben, dann können wir den Kampf auch generell aufgeben. Dann gibt es den bürgerrechtlichen Kampf. Da gibt es die Initiative, die ich eben schon genannt habe, und das ist die größte Initiative der Art, 1% für unser Land. Auch die kümmern sich darum, dass Korruption aufgedeckt wird. Auch die kümmern sich darum, dass um Bürgerrechtsklagen, um Staatsrechtsklagen. Auch da wird versucht aufzudecken und gegenzuarbeiten. Aber letztendlich, auch das wurde eben schon erwähnt von Konstantin, selbst wenn wir 51% AfD-Wähler hätten, dann würden wir uns wahrscheinlich immer noch zerstreiten. Es ist nicht möglich, dauerhaft, friedlich, als weißes Volk oder als weiße Rasse umzingelt von Fremden zu leben. Da bleibt, und das ist das Fazit in meinem Buch, uns bleibt quasi nur noch die Auswanderung. Auswanderung wohin ist das eine Thema. Natürlich sagen viele Leute Ungarn, da gibt es immerhin schon 150.000 bis 160.000 Deutsche. Da werden wir willkommen geheißen und das Land ist noch so günstig, dass selbst ein Rentner sich dort eine Wohnung kaufen kann. Schön und gut. Da sind wir weiterhin Deutsche in einer Minderheit, die von den Ungarn aufgesaugt werden würde. Da kommen nicht viele Völker zusammen, sondern eben nur zwei. Weitere Möglichkeit ist natürlich die Abspaltung von Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Das sind tatsächlich Theorien und Wirklichkeiten, die ich sehr gerne hätte. Ich plädiere ganz klar für die Abspaltung Sachsens von der Bundesrepublik Deutschland. Da könnten wir als Deutsche unter Deutschen leben und bräuchten nicht mal den drastisch weit gestreuten Begriff, sondern könnten sagen, gut, dann sind wir vielleicht in Sachsen nur 7 Millionen Deutsche. Aber wer sagt denn, dass wir in 150 Jahren nicht vielleicht wieder 43 Millionen Deutsche sind und uns langsam Brandenburg oder Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder sonst was zurückholen? Diese Option besteht noch. Und darum ist es wichtig, und deshalb danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für diese Einladung, dass dieses Buch vielleicht den einen oder anderen dazu anregt, über die Optionen nachzudenken, die wir an diesem Punkt noch haben, die wir in wenigen Jahren aber nicht mehr haben werden. Wir haben die Gunst, uns auf diese Situation vorbereiten zu können. Und das sollten wir auch tun. Intensiv, und darum ist diese Konferenz heute so wichtig. Darum ist sie so wichtig und so bahnbrechend. Wir sitzen hier zusammen, nicht 11:55, aber 12:02. Wir haben jetzt die Zeit, unser Boot zu bauen, wegzufahren und nach einer Insel zu suchen, nach einer Insel der Glückseligkeit, wenn man so möchte. Wir können sie suchen und wir können sie finden, aber damit müssen wir jetzt anfangen. Und damit möchte ich enden.